Händel war Freddy und Fass brauchten lange, um sich von den lähmenden Energiestrahlen zu erholen. Der Abend senkte sich bereits herab, als sie in einem Hinterzimmer des Western Saloons zusammensaßen. Laut und deutlich! Was ist das? Wo kommt das her? Oh, das heißt, ich bekomme Besuch. Besuch? Ja, Besuch von Lilila. Oh, ich werde verrückt. Ich auch. Siehst du da auch sowas in der Luft? Ja, wie eine Spiegelung. Sieht aus wie ein riesiges gelbes Wesen. Und daneben ist ein gleißender heller Lichtpunkt. Das ist X. Er besteht nur aus Energie. Ich freue mich auch, dass ihr da seid. Aber bitte sprecht doch Deutsch, damit meine Freunde Steffi und Nico euch verstehen können. Freunde? Du hast so schnell auf der Erde Freunde gefunden, Pops? Ja, es war kein Problem. Die beiden haben mich so nett aufgenommen, nachdem ich hinter ihrem Kaninchenstall gelandet war. Ich wusste gar nicht, dass die Menschen so nett sind. Nicht alle, Numu, nicht alle. Sag mal, Pops, sind die beiden jetzt wirklich hier? Nein, Steffi, es ist eine Art Bildfunkspruch. Und es sind drei Lililana, Steffi. Sü ist nur so klein, dass du ihn mit bloßem Auge nicht sehen kannst. So. Nicht wahr, Sü? Natürlich bin ich hier. Ich werde es mir doch nicht nehmen lassen, dir zum Geburtstag zu gratulieren. Es ist wirklich sehr lieb von euch, dass ihr daran gedacht habt. Ist doch Ehrensache. Wenn wir schon nicht mit dir feiern können, du hättest dir bestimmt wieder ein paar tolle Streiche ausgedacht. Es stimmt also wirklich mit diesem Brauch. Aber ich werde hier auf der Erde kräftig feiern. Arme Mensch. Was gibt es Neues auf Lelila? Sie kannte nun alle Säle des Schlosses. Einer war immer prächtiger als der andere.